So schwierig die Verhandlungen mit der griechischen Regierung von Februar an bis zur Einigung in Brüssel am 13. Juli verlaufen waren, so gut scheinen sie jetzt voranzukommen. So zumindest die Einschätzung der Gläubigerinstitutionen. Das ganze Wochenende über wurde in Athen verhandelt, erklärte Annika Breithart, Sprecherin der EU-Kommission. Die Institutionen arbeiten Hand in Hand mit den griechischen Behörden. Es wurden Fortschritte gemacht und auch für heute erwarten wir weitere Fortschritte, wenn die noch offenen Fragen geklärt werden. Zu diesen offenen Fragen zählen die Details der Bankensanierung und der geplanten Privatisierungen. Außerdem ist noch das Gesamtvolumen des Hilfspakets strittig. Bisher war von einer Summe zwischen 82 und 86 Milliarden Euro die Rede. Laut Nachrichtenagentur dpa sei das Dokument mit den Grundrissen des Programms bereits fast fertig. Nach Berichten des griechischen Fernsehens könnte es spätestens morgen früh eine Einigung geben. Die Kommission zusammen mit den Teams des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und des ESM arbeiten Tag und Nacht, um einen Text für ein Memorandum of Understanding fertigzustellen. Außerdem soll es eine Liste mit vordringlichen Aufgaben geben, die griechische Regierung schnell umsetzen kann. So Kommissionssprecherin Breithart. Wie schon in der Vergangenheit soll Athen Geld nur gegen konkrete Spar- und Reformzusagen erhalten. Bleibt es bei dem ambitionierten Fahrplan, könnte sich Ende der Woche in Brüssel die Eurogruppe treffen und dem neuen Griechenland-Paket grünes Licht geben. Außerdem müssen, neben weiteren Parlamenten der EU-Mitglieder, auch das Parlament in Athen und der Bundestag zustimmen. Der bisherige Fortschritt stimmt die EU-Kommission optimistisch, hatte Sprecherin Mina Andrieva vor einigen Tagen erklärt. Präsident Juncker hat selbst in einem Interview gesagt, dass die Verhandlungen zufriedenstellend verlaufen und dass er glaubt, dass es noch in diesem Monat eine Einigung gibt, bestenfalls vor dem 20. August. Dieses Datum ist entscheidend, muss Griechenland bis dahin doch 3,2 Milliarden Euro an die Europäische Zentralbank zurückzahlen. Ist bis dahin keine Einigung absehbar, könnte eine Brückenfinanzierung wieder aktuell werden. Während in der Berliner Regierungskoalition viele Abgeordnete befürchten, dass Griechenland die neuen Kredite nie zurückzahlen können wird, zeigt eine Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, seit 2010 habe der Staat wegen der durch die Griechenland-Krise gesunkenen Zinsen mehr als 100 Milliarden Euro gespart. Demgegenüber schulde Griechenland der Bundesrepublik rund 90 Milliarden Euro, einschließlich des neuen Pakets, so die Forscher. Deutschland profitiere also von der Krise in Griechenland, selbst wenn Griechenland keinen Cent des von Deutschland geliehenen Geldes zurückzahlen würde.